letztlich, ich will nicht sagen, da muss man den bedauern, der nach so einem Trainer wie Alex Ferguson kommt. Aber da muss ich einfach ein, so aus der muss erst wieder mit dem neuen Trainer sich irgendwo anfreunden. Das sind Prozesse, die sich schon mal schaffen. Kommt nicht lange bei so ähnlich wie in der Interim-Session. Und dass dann erst der zweite oder dritte, der dann diesen Job macht, erfolgreich hat. Das Bundesverfassungsgericht werden soll die Bürger ändern, stabilisieren und mehr. Das Bundesverfassungsgericht. Wir waren eine Held- und Stiffenigen. Hatten Sie das in Deutschland eine Schwerkraft? Ihres Beschlossenen Schutz für die EU-Schutz streiten könnten. Da. Schutz. Klagert. Schutz. Zusammen mit Mars! Den Mittwoch! Übertragen für den Kühnen. Alles.